denn da in seinem Thron und furzt mit hellem hohen Ton? Es ist der König, musst du wissen. Jetzt hat er ins Kostüm geschissen. Was hockt denn da auf seiner Nase? Ne fette Fliege aus Mombasa. Vor Lachen krümmt er sich am Boden. Mein Schnabelschuh trifft seine Hoden. Zum Schluss, dem König zum Gefallen, tu ich noch seine alte Knallen.